Eins. Zwei. Drei. Vier. Seine große Stunde kam, immer wenn er Pillen nahm. Pillen nahm. Denn seine große Stunde kam, immer wenn er Pillen nahm. Pillen nahm. Seine große Stunde kam, immer wenn er...